Abschnitt 5 aus Die Frau in Weiß, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Aussage Walter Hartwrights in Clemens Inn zu London. Teil 6. Mein Führer ging mit mir zu dem Korridor hinaus, auf dem das Schlafzimmer lag, in welchem ich die vergangene Nacht zugebracht hatte, und die Tür neben demselben öffnend, ersuchte er mich hineinzusehen. »Ich habe Befehl von meinem Herrn, Ihnen Ihr eigenes Wohnzimmer zu zeigen, Sir«, sagte der Mann, »und Sie zu fragen, ob Sie mit der Lage und dem Lichte zufrieden sind.« Ich wäre in der Tat schwer zu befriedigen gewesen, hätte nicht das Zimmer sowohl wie alles, was dazugehörte, meinen Beifall gehabt. Das Bogenfenster zeigte dieselbe wunderschöne Aussicht, die ich in der Frühe schon von meiner Schlafstube aus bewundert hatte. Die Möbeln waren vollkommen an Luxus und Schönheit, und der runde Tisch in der Mitte der Stube funkelte förmlich von den darauf liegenden reich gebundenen Büchern, eleganten Schreibmaterialien und prächtigen Blumen. Der zweite Tisch, der am Fenster stand, war mit allen Materialien zum Aufkleben von Aquarellen bedeckt. Es war eine Staffelei daran angebracht, die ich nach Gefallen aufrichten oder zusammenlegen konnte. Die Fenstervorhänge waren von hellbuntem Glanzkattune und der Fußboden war mit maisfarbenem und rotem indischen Strohgeflechte bedeckt. Es war das niedlichste, luxuriöseste kleine Wohnzimmer, das mir je vorgekommen, und ich lobte es mit dem wärmsten Enthusiasmus. Der feierliche Diener war viel zu wohlerzogen, um die geringste Genugtuung zu bezeugen. Er verbeugte sich mit eisiger Ehrerbietung, als ich meine Lobsprüche erschöpft hatte, und öffnete dann schweigend wieder die Tür, um mich in den Korridor hinauszulassen. Wir bogen um die Ecke und betraten einen zweiten langen Korridor, an dessen äußerstem Ende angelangt wir eine kleine Treppenflucht hinaufstiegen, über einen kleinen runden Vorplatz gingen und endlich vor einer Tür stillstanden, die mit einem dicken, dunklen Wollenstoffe beschlagen war. Der Diener öffnete diese Tür und führte mich ein paar Schritte weiter an eine zweite, öffnete diese ebenfalls und zeigte dadurch zwei Vorhänge von blasser, wassergrüner Seide dicht vor uns, zog den einen derselben geräuschlos zurück, sprach leise die Worte »Mr. Hartwright« aus und verließ mich. Ich sah mich in einem großen, hohen Zimmer mit einer prachtvoll geschnitzten Decke und einem Teppiche, der so dick und weich war, dass er sich wie Lagen von Sammet unter den Füßen anfühlte. Die eine ganze Seite des Zimmers nahm ein Bücherschrank aus einer seltenen, getäfelten Holzart ein, die mir völlig neu war. Derselbe war nur 6 Fuß hoch und oben darauf standen Statuen in regelmäßigen Entfernungen voneinander. Auf der entgegengesetzten Seite standen 2 antike Schränke und zwischen und über denselben hing ein Bild der Jungfrau mit dem Christuskinde, das durch Glas beschützt wurde und unten am Rahmen auf einer vergoldeten Platte den Namen Raphaels trug. Zu meiner Rechten und Linken, als ich innerhalb des Eingangs stand, waren Chiffonieren und Pfeilertischchen von Buhl und Marqueterie, die mit Figuren von Meißner Porzellan, seltenen Vasen, Elfenbeinschnitzereien und Spielereien und Merkwürdigkeiten aller Art, die von Gold, Silber und Edelsteinen funkelten, bedeckt waren. Am unteren Ende des Zimmers mir gegenüber verbargen Vorhänge von derselben wassergrünen Seide wie die an der Tür die Fenster und milderten das Sonnenlicht. Das auf diese Weise hervorgebrachte Licht war unendlich weich, geheimnisvoll und wohltuend, es fiel gleichmäßig auf alle Gegenstände im Zimmer, machte die tiefe Stille und das Ansehen absoluter Abgeschlossenheit noch eindrucksvoller und umgab mit einem angemessenen Nimbus die einsame Gestalt des Gebieters des Hauses, welcher in teilnahmsloser Ruhe in einem großen Lehnstuhle ausgestreckt lag, an dem auf der einen Seite ein Lesepult und auf der anderen ein kleiner Tisch angebracht waren. Falls man zugeben will, dass man von dem Aussehen eines Mannes, nachdem er sein Toilettenzimmer verlassen und wenn er über 40 Jahre alt ist, mit Sicherheit auf sein Alter schließen kann, was sehr zu bezweifeln ist, so mochte Mr. Fairleys Alter, als ich ihn sah, billigerweise auf über 50 und unter 60 angeschlagen werden. Sein bartloses Gesicht war mager, verlebt und von einer durchsichtigen Blässe, aber nicht runzelig. Seine Nase war groß und gebogen, seine Augen von einem matten, gräulichen Blau, groß und hervorstehend und die Ränder der Augenlider etwas gerötet. Er hatte wenig Haar, doch war es weich anzusehen und von jener hellen, sandähnlichen Farbe, welche von allen am letzten den Übergang zum Grau verrät. Er trug einen dunklen Überrock von einem Stoffe, der weit leichter war als Tuch, und eine Weste und ein Beinkleid von untadeligem Weiß. Seine Füße waren auffallend klein und mit Strümpfen von lederfarbener Seide und kleinen bronzeledernen Pantöffelchen bekleidet. Zwei Ringe schmückten seine zarten weißen Hände, deren Wert selbst meine unerfahrene Beobachtung sofort als beinahe unschätzbar anerkannte. Im Ganzen hatte er ein schwächliches, matt reizbares, überfeines Aussehen. Etwas eigentümlich und unangenehm Zartes, da man es an einem Manne fand und das doch zu gleicher Zeit, wenn man es sich an der Erscheinung einer Frau dachte, unmöglich natürlich oder angemessen erschienen wäre. Durch die Erfahrung, die ich an Miss Hercombe gemacht, war ich aufgelegt, an allen im Hause Gefallen zu finden, aber meine Sympathie zog sich beim ersten Anblicke von Mr. Fairley entschlossen in sich selbst zurück. Als ich näher zu ihm herantrat, entdeckte ich, dass er nicht so völlig unbeschäftigt sei, wie ich zuerst vermutet. Unter anderen seltenen und schönen Gegenständen, welche auf einem großen runden Tische neben ihm standen, war ein Miniaturschrank von Ebenholz und Silber, der in kleinen Schubladen, die mit dunkelblauem Sammet ausgeschlagen waren, Münzen von allen Formen und Größen enthielt. Eine dieser Schubladen stand auf dem kleinen Tische, der an seinem Stuhle angebracht war, und daneben lagen einige kleine Juwelierbürsten, ein Stück Waschleder und eine kleine Flasche mit einer Flüssigkeit, alles dazu bestimmt, zur Hinwegschaffung der geringsten zufälligen Unreinheit, die er auf den Münzen entdecken möchte, angewendet zu werden. Seine zarten weißen Finger spielten gleichgültig mit etwas, was meinen unerfahrenen Augen wie eine schmutzige, zinnerne Medaille mit unebener Kante aussah, als ich in achtungsvoller Entfernung von seinem Stuhle stehen blieb, um ihm meine Verbeugung zu machen. »Sehr erfreut, Sie in Limerick zu haben, Mr. Hartwright«, sagte er mit einer kläglichen, krächzenden Stimme, die auf nichts weniger als angenehme Art einen hohen Misston mit einer matten, schläfrigen Aussprache verband. »Bitte setzen Sie sich und bemühen Sie sich, gefälligst nicht den Stuhl zu rücken. In dem unseligen Zustande meiner Nerven ist jede Art von Bewegung unbeschreiblich schmerzhaft. Haben Sie Ihr Atelier gesehen? Sind Sie zufrieden damit?« »Ich habe das Zimmer soeben gesehen, Mr. Fairley, und ich versichere Sie«, er unterbrach mich mitten im Satze, indem er die Augen schloss und eine seiner weißen Händen flehend in die Höhe hielt. Ich schwieg voll Erstaunen, und die krächzende Stimme beehrte mich mit folgender Erklärung: »Bitte entschuldigen Sie mich, aber wäre es Ihnen wohl möglich, etwas leiser zu sprechen? Bei dem unseligen Zustande meiner Nerven ist jeder laute Ton eine unbeschreibliche Tortur für mich. Sie werden einem Kranken verzeihen. Ich sage Ihnen nur, was der beklagenswerte Zustand meiner Gesundheit mich allen Leuten zu sagen nötigt. Ihr Zimmer gefällt Ihnen also, Mr. Hartwright?« »Ich könnte mir nichts Hübscheres und Bequemeres wünschen«, entgegnete ich, indem ich meine Stimme bis zum Flüstern herabsenkte und zugleich bei mir die Entdeckung machte, dass Mr. Fairleys schwache Nerven und seine egoistische Affektion im Grunde ein und dasselbe seien. »Sehr erfreut. Sie werden Ihre Stellung hier gebührend anerkannt finden, Mr. Hartwright. Es ist nichts von dem abscheulichen, barbarischen, englischen Vorurteile gegen die gesellschaftliche Stellung eines Künstlers in diesem Hause. Ich habe so viele Zeit meines früheren Lebens im Auslande zugebracht, dass ich in dieser Beziehung meine insularische Haut gänzlich abgeworfen habe. Ich wollte, ich könnte dasselbe von den vornehmen Ständen, abscheuliches Wort, aber ich muss wohl Gebrauch davon machen, unserer Nachbarschaft sagen. Aber sie sind entsetzliche Goten und Vandalen in der Kunst, Mr. Hartwright. Leute, versichere ich Sie, die vor Erstaunen große Augen gemacht haben würden, hätten Sie Karl den V. Tizians Pinsel aufheben sehen. Wären Sie vielleicht so gütig, diese Schublade mit Münzen in den Schrank zurückzuschieben und mir die nächste zu reichen? In dem unseligen Zustande meiner Nerven ist mir auch die geringste Anstrengung im höchsten Grade zuwider. Jawohl, danke Ihnen. Als praktischer Kommentar zu der liberalen gesellschaftlichen Theorie, von der er mir soeben ein Beispiel angeführt, belustigte mich Mr. Fairleys kaltblütiges Ersuchen einigermaßen. Ich tat die eine Schublade mit aller möglichen Höflichkeit an ihren Platz zurück und gab ihm die andere. Er begann sofort mit den Münzen und kleinen Bürsten zu spielen, indem er sie während der ganzen Zeit, dass er mit mir sprach, mit matten Blicken betrachtete und bewunderte. »Danke tausendmal und bitte um Verzeihung. Interessieren Sie sich für Münzen, ja? Sehr erfreut, dass wir außer unserer Liebe zur Kunst auch diesen Geschmack gemein haben. Jetzt, was unsere pekuniären Arrangements betrifft, bitte sagen Sie mir, sind dieselben für Sie befriedigend?« »Vollkommen befriedigend, Mr. Fairley.« »Sehr erfreut. Und was sonst noch? Ah, ich entsinne mich, jawohl, in Bezug auf die Entschädigung, welche Sie so gütig sein wollen, für den Vorteil, den mir Ihre Talente in der Kunst gewähren, anzunehmen, wird mein Intendant am Ende jeder Woche Ihre Wünsche entgegennehmen. Und was sonst noch? Sonderbar, nicht wahr? Ich hätte noch viel mehr zu sagen und es scheint, ich habe alles vergessen. Würden Sie vielleicht die Güte haben zu klingeln? In jener Ecke. Jawohl, danke Ihnen.« Ich klingelte. Ein neuer Diener trat geräuschlos ein, ein Ausländer mit einem stereotypen Lächeln und schön gebürstetem Haar. Jeder Zoll ein Kammerdiener. »Louis«, sagte Mr. Fairley, indem er träumerisch mit einer der kleinsten Bürsten über seine Fingerspitzen hin und her fuhr, »ich habe heute Morgen einige Memoranda in mein Notiztäfelchen eingetragen. Hole sie bitte tausendmal um Verzeihung, Mr. Hartwright, ich fürchte, ich langweile sie.« Da er, ehe ich ihm noch antworten konnte, ermüdet die Augen schloss und er mich ohne alle Zweifel unbeschreiblich langweilte, so saß ich still und betrachtete mir die Jungfrau mit dem Christuskinde von Raphael. Unterdessen verließ der Kammerdiener das Zimmer und kehrte gleich darauf mit einem kleinen Buche von Elfenbeintäfelchen zurück. Mr. Fairley ließ, nachdem er sich erst durch einen leisen Seufzer die Brust erleichtert, mit der einen Hand das Buch aufklappen und hielt mit der anderen die kleine Bürste empor, als Zeichen für den Diener, auf weitere Befehle zu warten. »Ja, ganz recht«, sagte Mr. Fairley die Täfelchen befragend. »Louis, nimm jene Mappe herunter.« Er deutete, indem er sprach, auf mehrere Mappen, welche auf einem Mahagonitischchen neben dem Fenster lagen. »Nein, nicht die mit der grünen Rückseite. Da habe ich meine Federzeichnungen von Rembrandt drin, Mr. Hartwright. Interessieren Sie sich für Federzeichnungen? Ja? Sehr erfreut, dass wir noch einen Geschmack gemein haben. Die Mappe mit der roten Rückseite, Louis. Lasse sie nicht fallen. Sie können sich keine Idee davon machen, Mr. Hartwright, welche Qualen ich erdulden würde, wenn Louis die Mappe fallen ließe.« »Liegt sie sicher auf dem Stuhle? Denken Sie, dass sie sicher liegt auf dem Stuhl, Mr. Hartwright? Ja? Sehr erfreut. Wollen Sie mich verbinden, indem Sie sich die Zeichnungen ansehen, wenn Sie wirklich glauben, dass sie dort ganz sicher liegen? Louis, geh hinaus, was du für ein Esel bist. Siehst du nicht, dass ich die Täfelchen halte? Denkst du dir, dass mir darum zu tun ist, sie zu halten? Warum nimmst du sie mir da nicht ab, ohne dass man es dir sagt?« Bitte tausendmal um Verzeihung, Mr. Hartwright. Bedienten sind solche Esel, nicht wahr? Bitte sagen Sie mir, wie Ihnen die Zeichnungen gefallen. Sie kamen in einem fürchterlichen Zustande aus einer Auktion. Es schien mir, wie ich sie das letzte Mal besah, als ob ihnen noch der Geruch abscheulicher Mäkler- und Trödlerfinger anhaftete. Können Sie sie wirklich in die Hand nehmen? Obgleich meine Nerven nicht zart genug waren, um den Geruch der plebejischen Finger, welcher Mr. Fairleys Nase so beleidigt hatte, wahrzunehmen, so war doch mein Geschmack hinlänglich gebildet, um mich in den Stand zu setzen, den Wert der Zeichnungen anzuerkennen. Sie bestanden größtenteils aus wirklich wertvollen Proben englischer Wasserfarbenmalerei und hätten weit bessere Behandlung von ihrem früheren Eigentümer verdient, als ihnen anscheinend zuteil geworden war. »Die Zeichnungen sollten sorgsam ausgespannt und aufgeklebt werden«, entgegnete ich, »und sind meiner Ansicht nach wohl...« »Bitte um Verzeihung«, unterbrach mich hier Mr. Fairley. »Würden Sie etwas dagegen haben, wenn ich meine Augen schließe, während Sie sprechen? Selbst dieses Licht ist noch zu angreifend für Sie. Nun?« »Ich wollte nur bemerken, dass die Zeichnungen wohl der Mühe und der Zeit wert sind.« Mr. Fairley öffnete plötzlich wieder die Augen und rollte sie mit einem Ausdrucke hilfloser Bestürzung in der Richtung nach dem Fenster zu. »Ich beschwöre Sie, mich zu entschuldigen, Mr. Hartwright«, sagte er mit schwachem Zittern, »aber ich höre ganz gewiss entsetzliche Kinder im Garten, unten in meinem eigenen Garten.« »Ich weiß nicht, Mr. Fairley, ich selbst habe nichts gehört.« »Haben Sie die Güte, Sie sind so freundlich gewesen, meinen armen Nerven zu willfahren. Haben Sie die Güte, eine Ecke des Rouleaus aufzuheben? Lassen Sie nicht die Sonne auf mich herein, Mr. Hartwright. Haben Sie das Rouleau in die Höhe genommen, ja? Wollen Sie dann die Güte haben, in den Garten hinabzusehen und sich mit Sicherheit davon zu überzeugen?« Ich erfüllte seinen Wunsch. Der Garten war rings mit einer Mauer umgeben. Kein menschliches Wesen, weder groß noch klein, war in irgendeinem Teile der heiligen Stätte zu sehen. Ich unterrichtete Mr. Fairley von diesem unerfreulichen Umstande. »Tausend Dank, meine Fantasie vermutlich. Wir haben im Hause, Gott sei Dank, keine Kinder, aber die Dienstboten, Leute, die ohne Nerven geboren werden, können es nicht unterlassen, die Dorfkinder herzubringen. Solche Rangen! Oh mein Gott, solche Rangen! Soll ich es Ihnen gestehen, Mr. Hartwright? Mir scheint eine Veränderung in dem allgemeinen Körperbau der Kinder wünschenswert. Die Natur scheint bei ihnen nur den Zweck im Auge gehabt zu haben, Maschinen zum Hervorbringen fortwährenden Lärms zu erschaffen. Ist da nicht unseres entzückenden Raphaels Auffassung unendlich vorzuziehen?« Er deutete dabei auf das Bild der Madonna, dessen oberer Teil die konventionellen Cherubim der italienischen Schule darstellten, die auf himmlische Weise zu Sitzbequemlichkeiten für ihre Knie mit Ballons von lederfarbenen Wolken versehen waren. »Ein wahres Muster von einer Familie«, sagte Mr. Fairley die Engel anblinzelnd. »Solche hübsche runde Gesichter und solche hübsche weiche Flügel und weiter nichts.« »Keine schmutzigen kleinen Beine zum Umherlaufen und keine lärmenden kleinen Lungen zum Schreien. Wie unermesslich der jetzigen Körperbildung überlegen. Ich will meine Augen wieder schließen, wenn Sie es erlauben. Und glauben Sie wirklich, mit den Zeichnungen fertig werden zu können? Sehr erfreut. Ist da sonst noch irgendetwas zu besprechen? In dem Falle, glaube ich, habe ich es vergessen.« Da ich mich jetzt bereits ebenso sehr sehnte, der Unterhaltung bald möglichst ein Ende zu machen, wie dies offenbar bei Mr. Fairley der Fall war, so dachte ich, ich wollte versuchen, das Herbeirufen eines Dieners unnötig zu machen, indem ich ihn auf eigene Verantwortung auf den erwünschten Gedanken brachte. »Der einzige Punkt, der uns noch zu besprechen übrig bleibt, Mr. Fairley«, sagte ich, »betrifft, wenn ich nicht irre, den Unterricht, welchen ich zwei jungen Damen im Landschaftsmalen erteilen soll.« »Ah, ganz recht«, sagte Mr. Fairley, »ich fühlte mich wohl genug, um in diesen Teil des Arrangements einzugehen, aber dem ist nicht so. Die Damen, die den Vorteil ihrer freundlichen Dienste genießen sollen, Mr. Hartwright, müssen für sich selbst entscheiden und bestimmen. Meine Nichte liebt ihre bezaubernde Kunst. Sie versteht sie gerade hinlänglich, um sich ihrer eigenen Mängel bewusst zu sein. Bitte geben Sie sich Mühe mit ihr. Jawohl. Ist sonst noch etwas da? Nein, wir verstehen einander vollkommen. Wie? Ich habe nicht das Recht, Sie noch länger von Ihrer schönen Beschäftigung abzuhalten. Wie? Sehr angenehm, alles angeordnet zu haben, solche Erleichterung, Geschäfte gemacht zu haben. Würde es Ihnen darauf ankommen, Louis zu klingeln, damit er die Mappe auf Ihr Zimmer trägt? Ich werde sie selbst hintragen, Mr. Farley, wenn Sie es erlauben. »Wirklich? Sind Sie kräftig genug dazu? Wie angenehm, so kräftig zu sein! Wissen Sie es gewiss, dass Sie sie nicht fallen lassen werden? Sehr erfreut, Sie in Limerick zu haben, Mr. Hartwright. Ich bin so leidend, dass ich kaum hoffen darf, viel von Ihrer Gesellschaft zu genießen. Käme es Ihnen darauf an, sich sehr vorzusehen, dass Sie nicht die Türen knarren und die Mappe fallen ließen? Danke Ihnen.« Leise mit den Vorhängen, bitte. Das geringste Geräusch derselben geht mir wie ein Messer durch meine Nerven. Jawohl. Guten Morgen. Als sich die wassergrünen Vorhänge und die beiden beschlagenen Türen hinter mir geschlossen hatten, stand ich einen Augenblick in der kleinen, runden Vorhalle still und tat einen langen, tiefen Atemzug der Erleichterung. Es war, als ob man nach tiefem Untertauchen wieder an die Oberfläche des Wassers komme, da man sich außerhalb Mr. Fairleys Zimmer befand. Sobald ich mich gemütlich in meinem eigenen hübschen Atelier für den Morgen niedergelassen hatte, legte ich mir ein Gelübde ab, nie mehr in die von Mr. Fairley bewohnten Gemächer zurückzukehren, außer in dem höchst unwahrscheinlichen Falle, dass er mich mit einer speziellen Einladung beehrte. Nachdem ich zu diesem befriedigenden Entschlusse in Betreff meines zukünftigen Verhaltens gegen Mr. Fairley gekommen war, erlangte ich bald die Gemütsruhe wieder, deren mich seine hochmütige Vertraulichkeit und impertinente Höflichkeit einen Augenblick beraubt hatten. Die noch übrigen Stunden des Morgens vergingen mir angenehm genug in der Beschäftigung, die Zeichnungen zu besehen, auszulesen, ihre zerrissenen Kanten zu beschneiden und in anderen notwendigen Vorbereitungen, ehe ich das Aufkleben beginnen konnte. Ich hätte vielleicht mehr als dies vollenden sollen, als aber die Zeit des Gabelfrühstücks näher kam, wurde ich unstät und war nicht imstande, meine Aufmerksamkeit auf jene Arbeit zu fesseln, die doch nur eine sehr bescheidene Handarbeit war. Um 2 Uhr stieg ich, ein wenig gespannt, wieder ins Frühstückszimmer hinab. Mit einem Wiedererscheinen in jenem Teile des Hauses waren Erwartungen von einigem Interesse verknüpft. Ich sollte in wenigen Augenblicken Miss Fairley vorgestellt werden und, falls Miss Halcombs Nachforschungen in den Briefen ihrer Mutter den von ihr erwarteten Erfolg gehabt hatten, war auch die Zeit gekommen, wo das Geheimnis über die Frau in Weiß aufgeklärt werden sollte. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 11. Januar 2024.